Will you say your full name? Joachim von Ribbentrop. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. Geben Sie bitte dem Gericht einen kurzen, erklärenden Bericht über die maßgeblichsten Punkte Ihrer Entwicklung. Ich bin am 30. April 1893 in Wesel geboren. Ich stamme aus einer alten Soldatenfamilie. Meine Mutter stammte vom Lande. Meine Schulzeit habe ich in Kassel und in Metz in Elsaß-Lothringen verbracht. Ich habe hier in Elsaß-Lothringen die erste Verbindung auch mit dem französischen Kulturkreis bekommen. Und wir haben damals eine enge Liebe zu diesem Land in uns aufgenommen. Wir zogen damals nach der Schweiz und nach ungefähr einem Jahr Aufenthalt in der Schweiz ging ich als junger Mensch nach London und habe hier ein Jahr lang hauptsächlich Sprachstudien betrieben. Ich habe damals meinen ersten Eindruck von London bekommen und von der Größe des englischen Imperiums. Ich bin dann nach einem Jahr, im Jahre 1910, nach Kanada gegangen. Ursprünglich sollte ich in die deutschen Kolonien, aber dann ging ich nach Amerika. Ich wollte die Welt sehen. In Kanada war ich mehrere Jahre, zwei Jahre lang ungefähr, Arbeiter, Streckenarbeiter an der Eisenbahn. Und später habe ich mich dem Bank- und Bauwesen zugewandt. Im Jahre 1914 überraschte mich in Kanada der Erste Weltkrieg. Wir alle Deutschen damals hatten nur einen Gedanken: Man braucht jeden Menschen zu Hause und wie kann man der Heimat helfen? Ich fuhr dann nach New York, bin dann im Jahre 1914 im September schließlich mit einigen Schwierigkeiten nach Deutschland gekommen. Nach einem Fronteinsatz von ungefähr vier Jahren wurde ich nach einer Verwundung nach Konstantinopel geschickt, nach der Türkei, wo ich den Zusammenbruch Deutschlands im Ersten Weltkrieg erlebte. Es war damals mein erster Eindruck von den furchtbaren Folgen eines verlorenen Krieges. Ich bin dann nach einigen Schwierigkeiten im März 1919 nach Berlin gekommen und wurde Adjutant des damaligen Generales von Seeckt für die Friedensdelegation in Versailles. Ich habe dann, als der Versailler Vertrag kam, in einer Nacht dieses Dokument gelesen und stand unter dem Eindruck, dass es keine Regierung der Welt geben könnte, die denn was ein solches Dokument unterschreiben würden. Das war mein erster Eindruck von Außenpolitik in der Heimat. Ich habe dann meinen Abschied im Jahre 1919 aus der Wehrmacht genommen als Oberleutnant und mich dem kaufmännischen Berufe zugewandt. Durch diesen kaufmännischen Beziehungen habe ich vor allem England und Frankreich ziemlich eingehend in den folgenden Jahren kennengelernt. Ich habe manche Beziehungen auch damals schon zu Politikern bekommen. Ich versuchte, meinem eigenen Land zu helfen, indem ich gegen Versailles Stellung nahm. Ich habe dann gesehen, und zwar ungefähr seit dem Jahre 29-30, dass nach Deutschland, nach einer Scheinblüte in den Jahren 26, 27, 28, plötzlich wirtschaftlich starken Erschütterungen ausgesetzt war und dass die Dinge ziemlich schnell bergab gingen. In den Jahren 31, 32 merkte man als Mann der Wirtschaft damals, der ich war, dass praktisch sich die Folgen von Versailles so auswirkten, dass das deutsche Wirtschaftsleben immer mehr zum Erliegen kam. Ich entsinne mich deutlich aus diesen Jahren der Anstrengungen, die der damalige Reichskanzler Brüning machte, die zweifellos aufrichtig und ehrlich gemeint waren, denen aber trotzdem kein Erfolg beschieden war. Es kamen dann andere Regierungen, das ist bekannt, auch diesen war kein Erfolg beschieden. Es gab, die Außeneinfuhr deckte sich nicht mehr in Deutschland, der Goldbestand der Reichsbank wurde immer geringer, Steuerflucht keinerlei Vertrauen mehr in Regierungsmaßnahmen. Das war so ungefähr das Bild, was ich in den Jahren 30, 31 in Deutschland erhielt. Ich habe dann gesehen, wie die Streiks zunahmen, wie die Menschen unzufrieden waren und wie es anfing in den Straßen immer mehr, wie Umzüge stattfanden und die Zustände immer chaotischer wurden. Ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage, dass das Bild, das sich in den Jahren 31, 32, vor allen Dingen 32 in Deutschland ergab, den Vorboten eines Bürgerkrieges nicht ganz unähnlich war. Auf mich hat das als Deutscher, ich glaube immer, ein patriotischer Mensch gewesen zu sein, wie so viele andere Deutsche, einen ungeheuren Eindruck gemacht. Ich stand an sich der politischen Welt eigentlich fern, aber ich habe mir in diesen Jahren gesagt, dass irgendetwas geschehen muss und dass jeder an seiner Stelle, wo er auch sei, helfen müsste oder mithelfen müsste, um eine nationale Front auf breiter Basis herbeizuführen, die wieder das Vertrauen der Menschen und der vor allem auch der großen Massen, der Arbeitermassen des Volkes haben würde. Ich habe nicht die Absicht, irgendeine Propagandarede hier zu halten, sondern ich möchte nur die Tatsachen ganz nüchtern feststellen, wie ich sie damals erlebt habe. Es ist kein Zweifel, dass die Wehrlosigkeit des deutschen Volkes damals dazu geführt hat, dass sich leider die Richtung bei unseren ehemaligen Feinden durchsetzen konnte, die nicht zur Versöhnung, sondern die zum Hass oder zur Rache ausschlug. Ich bin überzeugt, dass das auch bestimmt nicht in den Intentionen des damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten Wilson selbst gelegen hat. Ich glaube selbst wohl, dass er darunter in späteren Jahren persönlich gelitten hat. Jedenfalls war es meine erste Berührung mit der deutschen Politik. Aber selbst die schweren Bestimmungen von Versailles, wie wir sie miterlebt haben, aus eigenster und engster Kenntnis und Augenschein, wurden ja bekanntlich nicht eingehalten. Die Bestimmungen von Versailles, das ist bekannt, sind weder in territorialer Weise noch in anderen sehr wichtigen Punkten dann eingehalten worden. Ich darf erwähnen, dass eine der wichtigsten Fragen, territorialen Fragen damals Oberschlesien und vor allem auch Memel, das kleine Land, die Ereignisse, die sich dann abspielten, auf mich persönlich einen sehr großen Eindruck machten. Im weiteren Verlaufe werde ich auf diesen Punkt ja noch näher eingehen müssen, vor allen Dingen im Zusammenhang auch mit der polnischen Krise. Aber gleich von Anfang an sind die deutschen Minderheiten bekanntlich schweren Zeiten ausgesetzt gewesen. Es war ferner und als einer der wichtigsten Punkte natürlich von Versailles die Frage der Abrüstung. Auch dies ist schon hier in diesem Gerichtssaal behandelt worden. Deshalb möchte ich nicht näher im Augenblick darauf eingehen. Es war jedenfalls diese Vorenthaltung der Gleichberechtigung auf all diesen Gebieten und die Vorhaltung gleichen Rechtes, die mich in diesen Jahren bestimmte, mich mit der Politik auch näher zu befassen. Ich habe damals, möchte das hier ganz offen aussprechen, sehr oft mit Franzosen und Engländern, mit Freunden gesprochen. Es war damals bereits eine bekannte Tatsache, natürlich, nach dem Jahre 1930 hatte die NSDAP bereits über 100 Sitze im Reichstag bekommen, dass hier der natürliche Wille des deutschen Volkes zum Durchbruch kam, um sich dieser Behandlung zu widersetzen, was letzten Endes nichts anderes bedeutete, als dass es leben wollte. Ich habe damals diesen Freunden von mir, die mich auf Adolf Hitler ansprachen. Ich kannte ihn damals noch nicht. Die haben mich gefragt, was ist denn Adolf Hitler für ein Mann? Was wird da kommen? Was ist das? Ich habe damals die sehr offene Antwort gegeben. Geben Sie Deutschland eine Chance und Sie werden Adolf Hitler nicht haben. Geben Sie Deutschland keine Chance, wird Adolf Hitler zur Macht kommen. Das war ungefähr im Jahre 1930, 31. Die Chance wurde Adolf Hitler nicht gegeben und so kam er am 30. Januar 1933 kam es zur Machtergreifung durch den Nationalsozialismus. Ich habe Adolf Hitler zum ersten Mal gesehen am 13. August 1932 auf dem Berghof. Ich kannte in Berlin ungefähr seit dem Jahre 30/31 den Grafen Heldorf, dessen Name als Nationalsozialist bekannt ist. Er war mit mir Regimentskamerad in meiner Schwadron und hat 4 Jahre Krieg mit mir zusammen erlebt. Durch ihn bin ich dann mit dem Nationalsozialismus in Berlin zum ersten Mal zusammengekommen und ich hatte ihn damals gebeten, mir eine Besprechung mit Hitler zu vermitteln. Er tat dies, glaube, soviel ich mich erinnere, durch die Vermittlung von Herrn Röhm damals. Ich besuchte Adolf Hitler und habe mit ihm damals ein langes Gespräch gehabt. Das heißt, Adolf Hitler hat mir seine Gedanken über die Lage, die sich 1932 im Sommer ergab, auseinandergesetzt. Mein Eindruck von Adolf Hitler war schon damals ein sehr großer. Mir fiel besonders auf seine blauen Augen in seiner dunklen Erscheinung und dann vielleicht als hervorstechendes sein abgeklärtes, ich möchte sagen, sein abgeschlossenes, nicht verschlossenes, sondern abgeschlossenes Wesen und die Art, mit dem er seine Gedanken äußerte und zum Ausdruck brachte. Diese Gedanken und Äußerungen hatten etwas immer Abschließendes und Definitives und sie schienen aus seinem innersten Wesen zu kommen. Ich hatte den Eindruck, hier einem Manne gegenüber zu sein, der wusste, was er wollte und der einen unerschütterlichen Willen und eine sehr starke besaß und eine sehr starke Persönlichkeit war. Ich kann es zusammenfassen, dass ich damals aus diesem Gespräch mit Adolf Hitler wegging, mit der Überzeugung, dass nur, wenn überhaupt noch jemals, dieser Mann in der Lage sein würde, Deutschland aus dieser großen Schwierigkeit und Not, die damals bestand, zu erretten. Glaubten Sie an die Möglichkeit einer Revision des Versailler Vertrages auf dem Wege gegenseitiger Verständigung? Ich muss da sagen, dass die vielen Geschäftsreisen, die ich in den Jahren 1920 bis 1932 mich ins Ausland brachten, mir zeigten, wie unendlich schwierig es in diesem damals bestehenden System war oder sein müsste, auf dem Verhandlungswege eine Revision des Versailler Vertrages herbeizuführen. Trotzdem habe ich gespürt, wie doch von Jahr zu Jahr sich die Kreise in England und Frankreich immer mehr vergrößerten, die zu der Überzeugung kamen, dass irgendwie Deutschland geholfen werden musste. Ich möchte das hier zum Ausdruck bringen, dass schon kurz nach Versailles es meine Überzeugung war, dass eine Änderung dieses Vertrages überhaupt nur durchzuführen war in einer Verständigung mit Frankreich und England. Ich glaubte auch, dass auf diese Weise nur die internationale Lage gebessert und die sehr starken Konfliktstoffe, die überall als Folge des Ersten Weltkrieges sich aufgespeichert hatten, beseitigt werden könnten. Es war also klar, dass nur durch eine Verständigung mit den Westmächten, mit England und Frankreich, überhaupt eine Revision von Versailles möglich sein würde. Und ich hatte schon damals das bestimmte Gefühl, dass nur durch eine solche Verständigung auch wirklich der Friede auf die Dauer in Europa erhalten werden könnte. Wir jungen Offiziere hatten damals zu viel erlebt. Ich denke an die Freikämpfe in Schlesien und all diese Dinge im Baltikum und so weiter. Und es war gerade das Eintreten Adolf Hitlers gegen Versailles, was mich damals zum ersten überhaupt mit ihm und mit der Nationalsozialistischen Partei zusammenbrachte.